Raskolnikow stand von seinem Platz auf und griff nach seiner Mütze. Porfiri Petrowitsch erhob sich gleichfalls. »Sie wollen spazieren gehen? Der Abend wird schön werden, wenn nur kein Gewitter kommt. Es wäre zwar besser, wenn es eine Abkühlung gäbe.« Er nahm auch seine Dienstmütze. »Porfiri Petrowitsch, bitte, setzen Sie sich nicht in den Kopf, dass ich Ihnen heute etwas gestanden hätte«, sagte Raskolnikow mit rauer Starrköpfigkeit. »Sie sind ein sonderbarer Mensch, und ich habe Ihnen nur aus Neugier zugehört. Gestanden aber habe ich Ihnen nichts. Vergessen Sie das nicht.« »Aber ja, ich weiß, ich werde es nicht vergessen. Sieh mal an, er zittert ja geradezu. Beruhigen Sie sich, Liebster. Sie sollen Ihren Willen haben. Gehen Sie ein wenig spazieren. Nur allzu lange wird das nicht mehr möglich sein. Für alle Fälle aber hätte ich noch eine kleine Bitte an Sie«, fügte er mit gesenkter Stimme hinzu. »Eine delikate, aber wichtige Bitte. Wenn Sie, das heißt für den Fall, eine unsinnige Annahme, aber Sie werden mir verzeihen, ich sage es bloß so für alle Fälle, wenn Sie in diesen 40 oder 50 Stunden Lust verspüren sollten, die Sache irgendwie anders, in einer fantastischen Weise zu beenden, sagen wir, Hand an sich zu legen, es ist eine ganz unsinnige Annahme, entschuldigen Sie, dann hinterlassen Sie doch eine kurze, aber genaue Mitteilung. Es brauchen bloß zwei Zeilen, zwei kurze Zeilen zu sein, und erwähnen Sie auch den Stein. Das würde nobler sein. Nun, also, auf Wiedersehen. Ich wünsche Ihnen gute Gedanken und heilsame Taten.« Porfiri ging seltsam gebückt hinaus und vermied es, Raskolnikow anzusehen. Raskolnikow trat ans Fenster und wartete gereizt und ungeduldig die Zeit ab, bis jener auf die Straße gelangt und schon ein Stück des Weges gegangen sein musste. Dann verließ auch er schnell das Zimmer. Er eilte zu Svidrigailow. Was er von diesem Menschen erwartete, wusste er selbst nicht. Aber dieser Mensch besaß irgendeine geheime Macht über ihn. Nachdem er sich dessen einmal bewusst geworden war, fand er keine Ruhe mehr, und außerdem war jetzt auch die Zeit dazu gekommen. Unterwegs quälte ihn besonders die eine Frage: War Svidrigailow bei Porfiri gewesen? Soweit er die Sachlage beurteilen konnte, und er hätte darauf schwören mögen, war er nicht dort gewesen. Er dachte wiederholt nach, rief den ganzen Besuch Porfiris in seine Erinnerung zurück, überlegte. Nein, er war bestimmt nicht bei ihm gewesen, natürlich nicht. Aber wenn er noch nicht dort gewesen war, würde er noch zu Porfiri gehen oder würde er es nicht tun?